Hadith Nummer 48. Abdullah berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Die Beschimpfung eines Muslims ist eine Freveltat, und gegen ihn zu kämpfen ist Kufr.